So, jetzt hör mal zu. Ich habe eine tolle Idee. Wir haben eine Menge Leute für unseren Neubau interviewt. Was wir suchen, das ist eine Art Verbindungsmann zwischen den Wissenschaftlern und dem Verwaltungsrat. Und ich dachte mir, dass dir das liegen würde. Das wäre wunderbar. Was hätte ich denn da zu tun? Du weißt doch, dass ich kein Examen gemacht habe. Du hast doch Chemie studiert und Mathematik und Physik, soviel ich weiß. Schlimmstenfalls müsstest du ein paar Abendkurse belegen. Ja, wenn er wieder wissenschaftlich arbeiten könnte, das wäre großartig. Er hat nie etwas anderes gewollt. Ja, ich weiß. Es ist ja jammer, schade, dass er damit aufgehört hat. Aber ich bin Vorsitzender des Verwaltungsrates und ich könnte das arrangieren. Verzeihen Sie bitte. Reden Sie ruhig weiter. Haben Sie sich's überlegt? Ich bin fair. Wozu sich streiten und verrückt machen mit Taxieren und Steuer abziehen? Aber lassen Sie sich Zeit. Ich kann warten. Ich stehe zur Verfügung. Ich warte im Schlafzimmer. Wo hast du den nur aufgegabelt? Ist der nicht großartig? Er hat alles gemacht, ethisch. Also, was ist, Victor? Hast du dich entschlossen? Ich weiß im Grunde nicht, was du willst, Walter. Ich finde das nicht fair von dir, Victor. Aber wir sprechen hier über eine sehr einschneidende Veränderung in meinem Leben. Gewiss, ich bin dir sehr dankbar, Walter, aber du musst doch zugeben, einiges ist vorgefallen, nicht? Und jetzt plötzlich über etwas zu sprechen, das... Ich hatte gehofft, wir könnten eins nach dem anderen erledigen. Ich dachte mir erst einmal die wichtigsten Sachen... Es ist alles ein bisschen verwirrend für mich. Was ist verwirrend? Oh, so stell dich doch nicht so dumm, Walter. Jetzt habe ich's aber satt, Victor! Du kannst nicht erwarten, dass alles in einer einzigen Unterhaltung beigelegt wird. Ich hatte mir vorgestellt, dass mit etwas gutem Willen wir... Ach, zum Teufel, was soll denn das alles? Lass dir von dem alten Mann geben, was er dir geben kann. So mal leid ist. Jedenfalls hat es mich gefreut, dich wiederzusehen. Vielleicht sehen wir uns nochmal, Victor. Viel Glück. Walter! Ich lehne dieses Ressentiment ab, Victor. Ich begreife es nicht. Es ist kein Ressentiment. Aber das Ganze ist mir einfach zu fantastisch. Was soll ich in einem Laboratorium, wo ich seit 25 Jahren kein wissenschaftliches Buch mehr in der Hand gehabt habe? Walter ist der Ansicht, dass du genug Vorbildung hast. Jeder Primaner versteht mehr von Chemie als ich. Von Physik ganz zu schweigen. Mein Gott, Walter, versteht doch. Ich bin überzeugt, dass dir die Arbeit liegen wird. Was denn für eine Arbeit? Papiere von einem Büro zum anderen zu tragen? Das ist doch Unsinn. Dass ich dein Bruder bin, wird mir auf die Dauer nichts nützen. 28 Jahre lang habe ich Straßen bewacht. Ich habe nichts anderes gelernt, bin zu nichts anderem geeignet. Wovon sprichst du eigentlich? Habe ich dir denn nicht deutlich genug gesagt? Nein! Wofür hältst du mich eigentlich? Aber du hast doch selbst vorhin gesagt. Was habe ich gesagt? Wie schade, dass ich nicht zu Ende studiert habe. Was ist denn daran so furchtbar? Walter, tu doch nicht so. Hör mal, das war immer meine Meinung. Auf diesem Stuhl hier ist ein Mann gesessen und hat vor sich hingestarrt. Erinnerst du dich nicht mehr? Oh, doch, du. Ich habe ihm jeden Monat Geld geschickt, mein Lieber. Geld, $5. Ich konnte sie entbehren. Und wovon hat er wirklich gelebt? Was glaubst du wohl? Das war dein Entschluss, nicht mein. Mein Entschluss? In diesem Zimmer hatten wir einmal eine lange Unterhaltung, kurz nachdem du hier mit Papa eingezogen warst. Damals sagte ich dir, dass ich unter allen Umständen mein Studium zu Ende führen würde und dass du dasselbe tun solltest. So, und wer in Gottes Namen hätte für ihn sorgen sollen? Na, niemand. Er war nicht krank. Er konnte für sich selbst sorgen. Was denn, 1936, wo er nichts mehr bestand? Stempel gehen sollen? Was war er denn, ein König im Exil? Was haben 150 Millionen Menschen 1936 getan? Er hätte überlebt, mein Lieber. Victor, mein Gott, er hat dich ausgenutzt. Du lass dir eins gesagt sein. Ich habe mich von niemandem ausnutzen lassen. Will ich doch nicht... Bemitleiden. Sie werden entschuldigen. Was ist denn nun schon wieder? Ich wollte nur sagen, bitte glauben Sie nicht, dass ich will nicht abschätzen. Ich tue es gerne. Wollen Sie uns bitte allein lassen? Was wollen Sie von ihm? Er ist Polizist, ich bin Geschäftsmann, er ist Doktor. Was haben Sie davon, ihn zu zerreißen in der Luft? Doktor, nehmen Sie meinen Rat an. Wenn Sie abziehen, ist Geld von der Steier. Wo steht geschrieben, dass Sie nicht haben werden? Trouble in 2-3 Jahren. Ich verstehe, Sie wollen sein nett zu ihm. Aber wer weiß, in 2-3 Jahren werden die Behörden nicht mehr sein nett zu ihm. Mit anderen Worten, kurz und gut. Sie wollen die Möbel haben. Wenn ich nicht haben will, die Möbel, würde ich sie nicht wollen kaufen. Aber was erreichen Sie mit all der Unruhe? Hören Sie auf mich.